Santo Domingo de Palenque, Anfang Dezember 1984. Der kleine Ort, etwas abseits der großen Straße von Mexiko nach Yucatan, hat der alten Maya-Stadt den Namen gegeben. Die Ruinen liegen 13 Kilometer entfernt, von Urwald und Dschungel umgeben, auf einem natürlichen Plateau des ersten Hügels der aufsteigenden Sierra, 100 Meter über der grünen Schwemmebene des Usumacinta. In Palenque Stadt, gleich bei der Bushaltestelle, ein Schild, gerade noch lesbar, Hotel Las Ruinas. Es ist eine Bauruine, schon halb überwachsen. Draußen, gleich unterhalb der Maya-Stadt, am Fuße der Hügel, das touristisch sehr begehrenswerte Hotel de las Ruinas, komplett gebucht für den Kongress der Mediziner. Palenque Stadt ist Tagungsort der Hals-Nasen-Ohren. Ihnen zu Ehren bietet das Disco-Restaurant La Selva Armadillo al Mole de Ajo. Gürteltier noch in der Schale, in größere Ragoutstücke gehackt, mit angequetschten Knoblauchzehen scharf gebraten, wie göttlichstes Schwein, zart, fein und köstlich, mit zerschmelzendem Fettrand zwischen Schale und Fleisch. Auch Piguas haben sie auftreiben können, selten gewordene Süßwasserlangostinos aus den Bächen an den Hängen des Urwalds. Den Service macht ein kleiner Götterbote zwischen Schulaufgabe und Übung im Jojo. Auf der Speisekarte der Cocktail des Hauses Bloody and Mary. Die einzige Cessna am Ort hält das Monopol für den Rundtrip Bonampak Yaxchilan La Canja mit Lacandonen zu $275. 84, fast 800 Mark. Mein erster Lacandone. In einem Metzgerladen, allein zwischen weißen Kacheln, durch die Scheibe, sieht er entsetzt den von draußen Hereinsehenden an. Selten kommen sie in die Stadt. Draußen bei den Maya-Ruinen hockt die alte Elite beim Eingang, um ein paar Pfeil und Bogen als Souvenire loszuschlagen. Gleich gegenüber vom Hotel de las Ruinas führt von der Straße ein Pfad vorbei an Wasserfällen zum hinteren, unversperrten Teil der archäologischen Zone. La Cañada heißt die Schlucht. Meist wird sie Baño de la Reina genannt, das Bad der Königin. Kalkablagerungen des Wassers haben sich zu großen runden Wannen und Schalen getürmt, über die klares, eisiges Bergwasser herabgeht. Indianer baden da gern. Vor dem Hotel de las Ruinas, quer über die Einfahrt, haben Blattschneider-Ameisen eine Straße gebaut. Sie tragen aufrecht wie Standarten kreisrunde Stücke von Blättern, im Durchmesser etwas größer als die Tiere lang. Dicht gedrängt auf ihrer sauberen Straße ziehen sie aneinander vorbei, ebenso viele hinüber wie herüber. Ein unablässiger Zug in beide Richtungen. Entweder gehören sie zwei verschiedenen Staaten an, oder irgendetwas ist total schiefgelaufen. An diesem Tag herrscht Trubel in den alten Maya-Mauern. Schulklassen, Museales verabscheuend, stürmen die steilen Treppen der Pyramiden hoch. Brasilianische Göhren auf dem Pulli über dicken Dingern, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Drei Busse Hals-Nasen-Ohren ziehen im Pulk, abwesend konversierend, an den Objekten der archäologischen Kollegen vorbei. Die Führungen halten die pilgernden Gruppen streng am Zügel, um das getimte Programm zu halten, damit auf den verschlungenen Kursen im Terrain es nicht zu Kollisionen kommt. Je mehr Gruppen es sind, umso exakter werden Auftritte und Gesten. Das auf den ersten Blick Parodistische des kultischen Tourismus zeigt sich bei längerer Beobachtung als Kern der Sache. Man kann nicht leugnen, dass hier den heiligen Städten Reverenz erwiesen wird. In den kleinen Tempelhäuschen vor dem Tor zum heiligen Bezirk das obligate Münzopfer. Das Aushändigen des Initiationspapiers. Über der Schwelle zum heiligen Bezirk das rituelle Zerreißen des Papiers durch die Tempelwache. Die Zeremonialpriester, die für den Ablauf der Zirkumvallention zuständig sind. Für die Unterweisung der Pilger an den einzelnen Stationen der Prozession in Form von Gebeten und Litaneien, die auch die rituellen Handlungen der Fremden überwachen und ihnen mit Rat zur Seite stehen. Die vorgeschriebenen Gesten und Verrichtungen am Ort der kultischen Objekte. Die Ovationen, das Belichten der Abklatschreliquien, immer häufiger unter Blitzopfern vollzogen, gelegentlich kniend oder in grotesken Ritualstellungen. Die strengen Tempeldiener, die verhindern sollen, dass durch Berührung oder Diebstahl das magische Ensemble des Heiligtums geschändet wird und überhaupt auf die Einhaltung der Tabus ein Auge haben. Das Dankopfer beim Zeremonialpriester für die Prozession. Der mögliche Erwerb von Zeremonialgegenständen. Und draußen im Vorhof des Heiligen Bezirks die Devotionalienhändler mit haufenweise religiösem Tinnef. Ich hocke an der Tempelmauer lehnend auf der Plattform der Pyramide der Inschriften. Franzosen treten auf. Drei Ehepaare um die 40 in Gruppe. Gemeinsam fünf, der eine Mann springt närrisch hin und her. Mit seiner nagelneuen 8 mm. Die anderen klönen. Die rechte Einstellung zu finden auf der Plattform ist problematisch. Er sieht nur eine Lösung. Die Ecke zum Palast, ganz nah am Rand. Er weist die Fünfe ein. Sie fügen sich entsprechend. Die Frau des Mannes mit dem Pulli um die Hüfte. Das sieht nicht aus. Ce n'est pas joli, sagt sie und nimmt den Pulli in den Arm. Blick zum Palast. Palast als Hintergrund. Ja, so. Il faut que je regarde le Reine, will sie sich vergewissern. Évidemment, du siehst es doch. Die fünf en bloc von hinten den Palast verstellend. So dreht er sie. Voilà. Die fünf relaxen, klönen wieder. Die Frau macht sich den Pulli um die Hüfte. Nur er wetzt fahrig hin und her und sucht Motive, verschwindet. Nun peilt er um die Tempelecke. Heimlich die fünf. Die wird er sich jetzt schnappen. Er dreht. Das spürt die Frau ganz instinktiv. Sie dreht sich um. Gefilmt hat er sie. Um die Hüfte den Pulli. Ah non! Sie stampft den Fuß auf. Tu me prends n'importe où, n'importe quand. So nimmst du mich, egal wo, egal wann. Mein Führer sagt, während Europa das finsterste Mittelalter durchmachte, waren die Maya dabei, heilige Städte zu bauen, die sogar heute noch ungeachtet ihres ruinösen Zustands Ehrfurcht einflößen. Die Zivilisation der Maya erstrahlte über ein halbes Jahrtausend in immer hellerem Glanz. Aber dann urplötzlich erlosch sie. Keine Tempel mehr wurden gebaut, keine Monumente mehr aufgerichtet und die Bevölkerung wanderte nach und nach in neue Siedlungsgebiete ab. Zu der Zeit, als die Spanier Amerika erreichten, war nicht einmal eine ferne Legende geblieben, die von der Geschichte dieser frühen Tempelbauer erzählte. Vieles zwar ist über die Maya in Erfahrung gebracht worden, aber der Grund des Zusammenbruchs ihrer Zivilisation ist und bleibt ein ungelöstes Rätsel.